Kundgabe 5627. Empfangen durch Bertha Dudde am 15.03.1953. Kampf mit dem Schwert des Mundes. Wahrheit. Nehmet den Kampf auf gegen alles, was geistig gegen euch gerichtet ist. Kämpft mit dem Schwert des Mundes, denn es ist ein heiliger Kampf. Ihr seid Streiter für mich und mein Reich. Und was geistig euch entgegensteht, wenn ihr mich und mein Wort vertretet vor der Welt, ist wider mich gerichtet. Mein reines Evangelium sollte den Menschen verkündet werden. Darum sandte ich meine Jünger in die Welt, auf dass sie lehren sollten alle Völker. Nur durch das reine Evangelium, nur durch die Wahrheit, konnten sie das Reich Gottes erwerben. Denn die Wahrheit verkündete mich und zeigt den Weg zu mir. So wie die Wahrheit verunstaltet wird, ist auch der Weg zu mir uneben. Ich selbst bin nicht mehr recht zu erkennen. Und das Ziel des Menschen wird unklar und daher nicht mehr angestrebt. Soll nun den Menschen wieder der Weg zum ewigen Leben gezeigt werden, so muss die Wahrheit vorerst sich wieder Bahn brechen. Ich selbst muss klar und deutlich erkannt werden können. Dann erst streben die Menschen wieder dem rechten Ziel zu. Sie können mich erreichen und selig werden und ewig leben. Ich selbst bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ihr nun, die ich mir als meine Jünger der Endzeit erwählt und ausgebildet habe, ihr kennet die Wahrheit. Von mir selbst habet ihr sie erfahren und ihr wisset auch, welche Gefahr der Irrtum und die Lüge ist und in welch geistiger Not sich die Menschen befinden, die nicht in der Wahrheit unterrichtet werden. Darum ist der Irrtum und die Lüge ein starker Feind von mir und auch von euch, die ihr in der Wahrheit stehet. Und gegen diesen Feind sollet ihr zu Felde ziehen. Diesen Auftrag gebe ich euch immer wieder, dass ihr streiten sollet für mich und meine Lehre, dass ihr kämpfen sollet mit dem Schwert eures Mundes. Ihr werdet zwar viele Feinde finden, die überzeugt für ihre falsche Lehre sich einsetzen. Doch ihr könnet ihren Irrlehren die reine Wahrheit entgegensetzen. Und ihr werdet sie jederzeit schlagen können, so wie sie nicht offene Anhänger des Fürsten der Finsternis sind. Insofern, dass sie gar nicht das Licht und die Wahrheit wollen. Dass sie nicht für das von ihnen erkannte Rechte kämpfen, sondern für sich selbst und ihre Macht. Euer Schwert wird wahrlich scharf geschliffen sein, denn ihr werdet alles Falsche widerlegen können. Es werden euch die Worte in den Mund gelegt werden. Mein Geist wird euch leiten. Ich selbst also stehe als Heerführer euch zur Seite. Und die Wahrheit wird auch siegen, kann aber auch viele Opfer kosten auf Seiten der Feinde, die lieber zugrunde gehen, als von ihrem Irrtum zu lassen, um ihre Macht nicht einzubüßen. Diesen ist es auch nicht um die reine Wahrheit zu tun, sondern als Vertreter meines Gegners suchen sie eher das Licht zu verdunkeln, das ihnen entgegengehalten wird. Und darum werden sie die Opfer sein des Kampfes, der aber durchgefochten werden muss am Ende dieser Zeit. Denn der Fürst der Finsternis wird mir noch zuletzt den Kampf ansagen. Er wird mich zu entthronen suchen mit Lüge und Verleumdung. Und dann sollet ihr ihm entgegentreten. Ich will reden durch euch zu denen, die mein Gegner beherrscht. Und ich will auch ihnen noch den Weg zeigen, der zum Ziel führt, zum ewigen Leben, der aber nur durch die Wahrheit beschritten werden kann. Amen.